Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Folge 107. So viele Themen, die eigentlich angesprochen gehörten, und doch sind die News diesmal etwas kürzer als gewohnt, dafür die Themen umso ausführlicher. Und der Markus hat auch noch extra wieder einen Beitrag gemacht. Eigentlich sind sogar zwei Beiträge. Samsung Galaxy Ace Duos und die Facebook-Probleme werden das Thema von Markus sein. Phones und Tablets übernehmen den Konsolenmarkt, werde ich gleich noch anführen. Und die News, Nexus QR ist verkauft, Jellybean Wallpaper, Live Wallpaper erhältlich, Olympia Apps und wo ist Olympia überall vertreten mit Android, beziehungsweise umgekehrt, Sony Xperia Geräte und Play Store, G-Talk Probleme und Cloud Gaming wird noch ein Thema sein. Aber jetzt erstmal Markus. Ja, herzlich willkommen im Uncast, dann auch heute wieder von meiner Seite. Ich habe heute zwei Themen, ein ja mehr oder weniger privates, wo die Hörer vielleicht was zu sagen können. Ob das auch schon mal aufgetreten ist, vermutlich nicht. Und ja, ein anderes, was auch im Prinzip mich betrifft, aber vielleicht auch ein Einkaufstipp für andere Hörer sein wird. Ich fange mit dem spannenden Thema an. Das ist das Samsung Galaxy Ace Duos. Das ist ein Dual-SIM-Android-Smartphone. Ich habe ja in der Vergangenheit schon einige Dual-SIM-Android-Smartphones getestet. Die kamen von Pearl, Sim Valley Mobile, die Pearl-Marke. Und ich muss sagen, diese Geräte haben mich persönlich immer relativ wenig überzeugt. Teilweise war es die Fertigungsqualität, die dort doch ziemlich zu wünschen übrig gelassen hat. Teilweise war es aber auch so, dass der interne Speicherplatz so klein war, dass man, welche App hat ziemlich viel Speicherbedarf, Firefox und noch irgendwas installiert hat, und dann war der Speicher voll. Und das bringt's natürlich nicht. Also selbst wenn die Firma dann damit wirbt, von wegen, okay, wir liefern euch eine Speicherkarte mit, ihr könnt ja dann auf die Speicherkarte ausweichen, bringt natürlich nichts, weil nicht jede App ermöglicht ja App2SD, sprich, ja, je nachdem, welche App sich installieren möchte, ist der Speicher halt eben sehr schnell sehr voll, und das ist natürlich auch weniger schön. Zuletzt getestet, das war aber schon vor einem halben Jahr, habe ich das SP80, das war eigentlich so vom Formfaktor her und auch von der Verarbeitung, muss ich sagen, ein recht schönes Gerät, aber auch da der sehr knappe interne Speicher und was noch dazugekommen ist, die Akkukapazität, die war doch sehr, sehr begrenzt. Das heißt, ich bin mit dem Gerät mal mittags um 4 aus dem Haus gegangen, hatte abends um 23 Uhr bei mäßiger Nutzung, nicht bei meiner üblichen Hardcore-Nutzung, hatte ich keinen Akku mehr. Also das kann es nicht sein. Ich habe mir dann gedacht, okay, dann muss ich eben damit leben, womit ich schon seit vielen Jahren lebe, nämlich sehr viele Geräte mitzunehmen, bis es von einem vernünftigen Hersteller eben auch mal Dual-SIM-Android-Smartphones gibt. Und das gibt es seit einiger Zeit. Samsung hatte eigentlich in einem Gespräch mit mir, ein Produktmanager von Samsung, schon auf der Funkausstellung letztes Jahr, auf der IFA in Berlin Anfang September, gesagt, ja, wir machen ja schon Dual-SIM-Handys und wir machen auch schon Smartphones und wir könnten uns durchaus auch vorstellen, mal Dual-SIM-Smartphones herzustellen. Vor Monaten kam dann bereits das erste raus, das Samsung Galaxy Y Duos, also praktisch eine Dual-SIM-Version des bekannten Samsung Galaxy Y. Das Ganze sogar in der Pro-Variante, sprich im BlackBerry-Design mit Tastatur und so. Nur ich muss euch ehrlich sagen, dieses Gerät hat halt auch wieder nur relativ begrenzten internen Speicher. Ich glaube 128 MB oder so. Das heißt, auch da installierst du halt eben 3-4 Apps und dann ist die Speicherkapazität halt eben weg. Ja, dann ist der Speicher einfach zu. Und das bringt's natürlich nicht. Auf dem Weg macht es einfach keinen Sinn. Deswegen habe ich mich für dieses Gerät, was es im Onlinehandel schon so für 120, 130 Euro gibt, erst gar nicht weiter interessiert. Aber vor einigen Wochen wurde ich dann doch hellhörig, denn da hat Samsung das Galaxy Ace Duos angekündigt. Galaxy Ace ist ja durchaus so eine Art Volkssmartphone geworden im Einsteigerbereich, im preiswerten Segment. Ist ja in der Single-SIM-Version, also in der normalen Version mit einer SIM-Karte, auch schon relativ günstig zu bekommen. Ich glaube so 150 Euro, 160 Euro kostet das Gerät. Als es rauskam, glaube ich über 300 Euro, Wahnsinn. Und da habe ich mir gesagt, okay, das ist ein Gerät, das doch in der normalen Version ziemlich viele Leute benutzen. Warum versuche ich es nicht mal hier mit der Dual-SIM-Version. Das habe ich dann gemacht. Und vor anderthalb Wochen ungefähr kam das Samsung Galaxy Ace Duos an. Habe ich über einen Amazon-Händler, also nicht direkt bei Amazon, sondern über einen Händler, der via Amazon verkauft, für knapp 200 Euro erworben. Und ich muss sagen, dieses Gerät ist okay. Ich möchte jetzt nicht sagen, es begeistert mich massiv als Smartphone. Das kann es nicht. Das kann es nicht, wenn man bedenkt, dass ich normalerweise halt eben Geräte wie Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Nexus oder momentan ist mein aktuelles Hauptgerät das HTC One XL verwende, dann kann natürlich ein solches Einsteigergerät, wo man natürlich beim Prozessor mit Abstrichen rechnen muss, wo man natürlich beim Display mit Abstrichen rechnen muss, dann kann mich ein solches Gerät nicht wirklich begeistern. Aber es geht mir darum, ein Gerät, das man wirklich auch als ernstzunehmendes Smartphone verwenden kann, mit zwei SIM-Karten. Das wollte ich haben und das bietet das Samsung Galaxy Ace Duos. Ich habe bis auf TeamSpeak, das funktioniert nicht, lässt sich nicht installieren, aber wirklich alle rund 100 Apps auf diesem Gerät, die ich auch auf meinen anderen Geräten betreibe. Die anderen Geräte sind momentan besagtes HTC One XL, dann das HTC Desire Z, das HTC Velocity 4G, das Motorola Milestone 2 und das Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE. Und ich habe natürlich auf den Geräten eine ganze Menge von Applikationen natürlich installiert. Und wie gesagt, das Samsung Galaxy Ace Duo streckt mir nicht alle Viere von sich, sondern das macht das. Natürlich gibt es, ja, je nachdem, welche App ich starte, auch mal ein Sekündchen, die es braucht, bis es dann auch wirklich die App startet. Wenn ich mehrere Programme parallel betreibe per Multitasking, kann das natürlich auch zu Problemen führen, das ist ganz klar. Aber insgesamt muss ich sagen, es läuft alles. Es laufen wirklich alle Programme, die ich nutze. Das eine oder andere vielleicht ein Tick langsamer, man sollte es mit Multitasking nicht übertreiben, aber es läuft wirklich alles. Das Display ist natürlich auch nicht mit einem HTC One XL oder einem Samsung Galaxy Note vergleichbar, das ist auch klar. Das kann man in der Preisklasse einfach nicht erwarten, aber es ist okay, ja. Und auch die Akkuleistung ist okay, also wenn man es nicht übermäßig übertreibt, kommt man problemlos über den Tag, vielleicht auch zwei Tage, je nachdem, wie die Netzversorgung ist, wie viel man mit dem Gerät macht und so weiter. Eine SIM-Karte funkt nur im GSM-Netz, die andere auch über UMTS. Man muss aber jetzt nicht etwa umstecken, wenn ich jetzt, sagen wir mal, also ich hab zum Beispiel Telekom und Vodafone in diesem Gerät, wenn ich jetzt irgendwo bin, wo die Telekom UMTS hat, Vodafone aber nicht. Ich habe aber Vodafone als Datensim konfiguriert, muss ich jetzt nicht Handy aufmachen, SIM-Karten umstecken und so weiter. Nein, ich kann per Software sagen, okay, jetzt ist bitte diese Karte die UMTS-Karte und mit der möchte ich jetzt Daten nutzen und die andere ist dann rein für Sprache und SMS halt eben zusätzlich. Und das ist eigentlich eine feine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich schön gelöst, auch wenn es im ersten Moment nicht ganz intuitiv bedienbar ist. Das Gerät kann auch als Mobile Hotspot eingesetzt werden. Das heißt, ich habe dann nicht nur zwei Netze in einem Gerät in Betrieb, sondern ich kann es auch als Hotspot verwenden, ums Laptop, ums Tablet oder andere Geräte halt eben mobil online zu bringen. Also gefällt mir alles in allem eigentlich wirklich gut. Was mir nicht gefällt, wenn ich mich über eingehende E-Mails informieren lasse, also per Nachricht oben in der Statusleiste, dann schaltet das Handy kurz das Display an. Jedes Mal, wenn eine E-Mail reinkommt, ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, das einzeln einzustellen, das abzuschalten möglicherweise. Das kostet natürlich unnötig Akkukapazität und das ist weniger schön, zumal wenn ich mich auf meiner dienstlich genutzten E-Mail-Adresse für eingehende Nachrichten informieren lasse, dann habe ich halt erst über fast durchgehend ein helles Display so ungefähr. Also das musste ich leider abschalten. Ich kann mich momentan an diesem Gerät nicht über eingehende Mails benachrichtigen lassen, außer auf der Gmail-Adresse, auf meiner privaten E-Mail-Adresse, da mache ich das. Da kommt halt auch nicht so viel rein, da stört das nicht weiter. Das ist eine Sache, die mir nicht so ganz gefällt. Und was man natürlich wissen muss, es ist ein Gerät, das mit Android 2.3 mit Gingerbread ausgeliefert wird. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Hersteller bei diesem Gerät noch ein Update auf Ice Cream Sandwich oder ganzen gar Jelly Bean bringt. Es ist halt doch ein Einsteigermodell. Es ist ein Modell mit relativ schwachem Prozessor und ich könnte mir vorstellen, wenn man da Android 4 oder Android 4.1 installieren würde, dass das Gerät eben noch langsamer wird, als es ohnehin schon ist und dann macht es natürlich auch gar keinen Sinn, ein neues Betriebssystem einzusetzen. Aber ich bin der Ansicht, das ist das erste wirklich sinnvoll verwendbare Dual-SIM-Smartphone. Es gab schon von verschiedenen Herstellern Versuche, auch früher schon mit Windows Mobile und ähnlichen Geschichten. Das war alles, entweder war die Verarbeitung nicht gut oder die Software war nicht vernünftig umgesetzt oder beides. Das ist jetzt erstmals, dass ein namhafter Hersteller, in dem Fall Samsung, ein solches Gerät bringt. Und da muss ich sagen, das ist durchaus Samsung-Qualität, was da ankommt, gepaart eben mit der Dual-SIM-Funktion. Und das ist eine feine Sache. Wie gesagt, knapp 200 Euro ohne Vertrag bei Amazon-Händlern verfügbar, wahlweise in schwarz oder weiß. Ohne Vertrag, wie gesagt. Und mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Sprachqualität ist gut, Empfangsqualität von der Mobilfunkschnittstelle ist auch gut. Und ja, wie gesagt, man muss halt als jemand, der normalerweise Spitzenmodelle verwendet, muss man natürlich damit leben, dass das Display nicht so doll ist. Man muss mit der TouchWiz-Oberfläche im Auslieferungszustand leben. Ich habe natürlich den HoloLauncher drüber gebügelt und insofern stört mich die Samsung-Voreinstellung auch nicht mehr. Wobei, ich musste ja mittlerweile lernen, dass es Funktionen gibt, die nicht nutzbar sind, wenn man einen anderen Launcher nutzt. Das war mir bisher auch nicht bewusst. Und zwar beim HTC One XL, bei meinem Hauptgerät, die HTC Pressestelle, beharrte darauf, dass das Gerät ein Widget hat, mit dem man LTE ein- und ausschalten kann. Ich habe dieses Widget wirklich, ich habe mich totgesucht nach diesem scheiß Widget, sorry. Aber das Widget ist nicht da. Ich habe dann wirklich als letzte Möglichkeit spaßeshalber mal auf HTC Sense umgeschaltet mit dem Home Switcher und siehe, guck, das Widget ist verfügbar. Es ist wirklich nur mit der Sense-Oberfläche verfügbar. Wenn ich einen HoloLauncher, den ich mittlerweile standardmäßig eigentlich auf allen Geräten kann ich nicht sagen. Auf den älteren habe ich noch Launcher Pro und bisher gebe ich ehrlich zu, war ich zu faul, das mal umzustellen. Das werde ich sukzessive halt mal machen. Und wie gesagt, da ist es eben wirklich so, dass das ja, dass dieses Widget eben nur sichtbar ist mit dem Original HTC Launcher, mit HTC Sense, mit dem Holo Launcher kann ich dieses Widget nicht auf den Startbildschirm bringen. So, dann habe ich noch eine andere Geschichte. Wer meinen Blog smartphonefan.de kennt, hat das die letzten Tage vielleicht auch schon mitbekommen. Ich habe Probleme mit der Nutzung von Facebook auf Android. Auf dem iPhone läuft es problemlos, auf dem iPad läuft es problemlos. Windows Phone nutze ich momentan eher selten. Ich habe zwar noch ein Gerät, aber ich habe alles andere, was Windows Phone heißt, rausgehauen, bevor es nichts mehr wert ist, weil ich weiß nicht, wer über den Tellerrand mal zur Windows Phone Plattform schaut. Dort sieht es ja so aus, dass die bestehenden Geräte alle nicht updatebar sind auf die neue Version Windows Phone 8. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe einfach keine Lust, in wenigen Monaten mit alten Geräten durch die Gegend zu laufen, die dann wirklich gar nichts mehr wert sind. Deswegen habe ich halt gedacht, okay, Schadensbegrenzung raus mit dem Scheiß, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, deswegen habe ich momentan auch nur noch ein einziges Gerät momentan da und das nutze ich eigentlich auch relativ selten. Ansonsten nutze ich aktuell 6 Android-Geräte plus iPhone plus iPad als mobile Devices. Ja, und 6 Android-Geräte, das könnte genau das Problem auch schon sein. Ich habe seit einigen Tagen, das kann parallel gekommen sein mit der Inbetriebnahme des Samsung Galaxy Ace Duos, ich bin mir nicht sicher. Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass ich wechselweise an allen Android-Geräten die Fehlermeldung Authentifizierung für Facebook fehlgeschlagen bekomme und muss dann mich mit meinem Passwort, also die E-Mail-Adresse ist noch da, aber das Passwort halt eben nicht. Ich muss mich dann jeweils neu wieder einbuchen. Ich habe keine Ahnung, seit wann das genau auftritt. Meiner Ansicht nach seit einer Woche vielleicht, seit einer knappen Woche. Es gibt keine Regelmäßigkeit, die ich erkenne. Es kann aber damit zusammenhängen, dass ich mittlerweile wirklich 6 Android-Geräte parallel betreibe. Ich meine, es gibt zwar vom Google Play her wohl keine Einschränkungen in der Anzahl der Geräte, die man parallel nutzen darf. Also bei iOS gibt es das glaube ich auch nicht. Bei Windows Phone darf man maximal 5 Geräte mit einer ID verwenden. Bei Android gibt es meiner Ansicht nach auch keine Beschränkung. Bei WebOS war es glaube ich ein einziges Gerät nur. Aber vielleicht gibt es ja seitens der Facebook-App eine solche Beschränkung. Ich habe keine Ahnung, also es richtig nervig gewesen. Ich habe auch keine Ahnung, wie gesagt, wo es herkommt. Ich habe dann mal danach gegoogelt und habe auch nichts Vernünftiges gefunden. Es gibt relativ wenig zu dem Thema. Die jüngsten Einträge sind so gefühlt ein halbes Jahr bis ein Jahr alt und die Leute sagen, ja, wenn, änder mal dein Passwort und am besten auch deine Facebook-E-Mail-Adresse, muss ich ehrlich sagen, das ist mir zu aufwendig. Ja, wenn das so gewesen wäre, hätte ich Facebook immer nur noch auf dem Handy eingebucht, das ich gerade nutze. Meistens halt in meinem Fall aktuell das HTC One XL. Und hätte halt damit gelebt, dass es an den anderen Geräten ausgebucht ist und immer wenn ich es gebraucht hätte, hätte ich es halt eben dann manuell aktiviert. Und ich habe natürlich nach Möglichkeiten gesucht, die man machen kann und habe dann Friendcaster entdeckt als alternative Facebook-App. Die ist ganz okay, sie gefällt mir sogar in einigen Punkten besser als die Original-App. Sie ist teilweise ungewohnt. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe jetzt auf dem HTC One XL als meinem Hauptgerät weiterhin die Original-Facebook-App drauf und auf allen anderen habe ich Friendcaster Pro installiert und toi toi toi, bis jetzt gibt's keine Probleme mehr. Also ich könnte mir, also auch die Original-Facebook-App am HTC One XL bucht sich nicht mehr aus, was sie in den letzten Tagen auch teilweise gemacht hat. Wenn auch vielleicht nicht so oft wie auf den anderen Geräten, aber ich weiß nicht, ob jemand diesen Fehler schon mal hatte, dass sich in unregelmäßigen Abständen, aber zum Teil mehrmals am Tag, die Facebook-App ausbucht mit Fehlermeldungen, Authentifizierung fehlgeschlagen, man musste dann eben das Passwort neu eingeben. Ich könnte mir vorstellen, dass Facebook vielleicht eine Beschränkung auf 5 Android-Geräte drauf hat und beim 6. halt eben dann sagt, ist nicht, geht nicht. Aber wie gesagt, mit einer Fremd-App wie Friendcaster kann man diese mögliche Begrenzung dann auch problemlos umgehen. Also insofern, eine Lösung ist da und mit der Lösung kann ich auch erstmal leben, auch wenn ich mich wirklich an die Original-App gewöhnt habe. Friendcaster scheint mir schneller zu sein. Dafür hast du das Problem, man geht rein und ist nicht direkt am aktuellen Stand der Timeline, sondern da, wo man zuletzt war. Wenn man da jetzt einen Tag nicht mitgelesen hat, scrollt man sich erstmal tot, bis man dort ist, wo man hin möchte. Das ist ein bisschen nervig. Dafür kommen Push-Benachrichtigungen für alle möglichen Events, meiner Ansicht nach für mehr Geschichten als in der Original-Facebook-App. Also insgesamt muss ich sagen, eigentlich eine gute Alternative. Was mir bei Friendcaster sehr gut gefällt, das Ding ist für Tablets optimiert. Und also ohne, dass man jetzt eine separate HD-App braucht. Nein, das erkennt, wenn ich meinen Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE verwende, erkennt es, das ist ein Tablet und macht mir dann die entsprechende Ansicht für Tablets sehr schön aufgemacht, hat die Original-Facebook-App bis heute nicht auf die Reihe bekommen. Das muss ich sagen, gefällt mir wiederum sehr, sehr gut. Ansonsten, warum verwende ich am HTC One XL weiterhin die Original-App? Ganz einfach, weil man sich einfach daran gewöhnt hat, diese zu verwenden. Es ist einfach eine reine Gewohnheitssache. Man hat schon immer diese Software gehabt und möchte es halt eben weiter nutzen, aber ansonsten eine sinnvolle Begründung gibt es dafür eigentlich nicht. Gut, das war ein etwas längerer Beitrag heute von mir. Das war's dann auch für heute von meiner Seite hier im Uncast. Wir hören uns demnächst garantiert wieder und einstweilen gebe ich zurück zum Rio. Ja, herzlichen Dank, Markus. Es wirkt schon, kurioses Problem mit dem Facebook, aber wie du schon vermutest, ich denke auch, das wird was mit der Authentifizierung zu tun haben. Hab aber, das ist rein spekulativ von mir, da habe ich keine gesicherten Informationen, weil ich die Facebook-App selbst gar nicht benutze, sondern eben nur, wenn ich überhaupt mal bei Facebook was poste vom Handy, dann über die Web-Oberfläche gehe. Die mobile und ja, da kann ich so jetzt nicht sagen, vielleicht hat ja jemand hier von der Community mal das Problem und weiß, was da los ist und ja, bei Google Plus, ha, ist doch auch lustig, ne? Ein Facebook-Problem wird bei Google Plus gelöst. Bei Google Plus könnt ihr das hier dann posten, ich mach da ja immer ein Posting auf für den aktuellen Uncast. So, dann komme ich mal zu einem Thema von mir, und zwar Phones und Tablets übernehmen den Konsolenmarkt und das auch daheim. Das war sehr, sehr interessant, das hat mich die letzte Woche sehr stark verwundert, das hätte ich ehrlich gesagt so in dem Sinne gar nicht geglaubt, dass das mobile Gaming davon beeinflusst wird. Das kann man sich natürlich an einer Hand abzählen. Das war auch schon bei vorherigen Statistiken klar zu erkennen, dass Konsolen wie zum Beispiel Nintendo DS, PSP und so weiter, also massiv darunter leiden, unter den Smartphones und Tablets. Ich war damals ein riesengroßer Skeptiker, hab auch als Android gestartet ist, gesagt, naja gut, aber mobiles Gaming wird dadurch nicht verdrängt, noch nicht mal angekratzt, weil die Qualität doch wesentlich besser ist bei den portablen Spielkonsolen als bei den Geräten. Das hat auch damals gestimmt, nur die Entwicklung ging halt rasant. Während natürlich das Problem bei den Konsolenherstellern ist, dass die nicht diese Dynamik an den Tag legen können. Da wird eine Konsole für 3, 4, 5 Jahre geplant, während Android-Geräte alle paar Monaten neu aufgelegt werden können. Das heißt, neue Modelle kommen raus mit mehr Leistung, bessere Grafik und so weiter und so weiter. Und ruckzuck war eben waren die Konsolen überholt mit der Qualität. Und nicht nur die mobilen Konsolen sind jetzt eben unter Beschuss, sondern wirklich auch die Konsolen daheim. Das hat jetzt eine neue Studie gezeigt. 50% haben eben angegeben, dass die mobilen Spiele auch das Spielen zu Hause beeinflusst, beziehungsweise sogar teilweise ersetzt haben. Und das ist faszinierend, ist aber auch, wenn man das jetzt diesen Gedanken eben weiter spinnt, nicht ganz abwegig. Entschuldigung, denn man muss bedenken, dass auch die Grafik mittlerweile die Dimension einer PS3 schon erreicht hat auf manchen Geräten. Ja. Und die großen Tablets mit ihren 10 Zoll Displays und einem Abstand von einigen Zentimetern eben dann doch dasselbe Spielgefühl hervorrufen können wie an einer am großen TV. Ja, muss ja immer bedenken, wenn man das Tablet hat, man vielleicht 20, 30 Zentimeter von sich weg beim Spielen. Ja. Und ein TV-Gerät ist in der Regel vielleicht 2 Meter, würde ich mal sagen, weg bei uns. Und da ist es von der Bildgröße her natürlich auch nicht ganz so ohne. Also wenn ich hier so mein 7-Zoll-Tablet vor mich halte, dann ist mein 42-Zoll-Fernseher schon fast verdeckt, ja, damit. Also das ist rein physikalisches Problem auch dann, oder kein Problem mehr dann, das gelöst werden muss. Die Grafikauflösung ist natürlich auf diesen Hightech-Screens bei manchen Tablets eben so phänomenal, dass die eben schärfer, gestochen schärfer und eben auch brillanter sind als auf einem herkömmlichen TV. Ja, das muss man auch sehen. Und zusätzlich kommt noch, dass eben auch einige Geräte mit Anschluss an HDMI dann letztendlich, wenn man das dann überhaupt nicht mag, auch an das TV angeschlossen werden kann, an das TV-Gerät angeschlossen werden kann. Und damit hat man eben auch eine Konsole im Prinzip, eine Heimkonsole. Die Steuerung, das ist immer noch der Knackpunkt, finde ich, für mich persönlich. So ein vollwertiges Spiel, da möchte ich einen richtigen Controller haben. Ja, aber offenbar ist es eben nicht mehr für alle so relevant. Und viele Spiele sind eben ausgelegt auf dem Touchscreen. Was übrigens auch nicht zuletzt durch den Nintendo DS hervorgerufen wurde. Viele Spielehersteller haben da halt eben auch schon Erfahrung mit Touchscreens vom Nintendo DS. Die Controller, die ich eben schon mal angesprochen habe, die sind ja auch langsam im Kommen. Es gibt immer mal wieder Lösungen. Jetzt kommen auch die ersten Geräte heraus, die zum Beispiel bei Bluetooth funktionieren und anzumelden sind. Wie gut die dann halt mit der Android-Software zusammenspielen, kommt immer auf das ein oder andere Spiel an. Aber das wird noch interessanter. Ich werde den Ouya auch nochmal ansprechen in den News. Aber das wird dann auch nochmal einen kleinen Schub geben in die Richtung. Nicht, dass unbedingt der Ouya jetzt dieses Gerät ist, sondern es zeigt den Entwicklern eben, dass man auch mit einer alternativen Gaming-Plattform hier Leute erreichen kann. Ja. Gut, also diese Statistiken sind zwar immer mit Vorsicht zu genießen, aber dennoch muss man ganz klar sagen, hier ist nochmal aufgelistet, Devices used for mobile gameplay waren ein Telefon 47%, ein Tablet 57% und ein Phone-Tablet gespannt zusammen 56%. Und auch wenn diese Umfrage nicht repräsentativ ist, weil es einfach nicht genug Leute mitgemacht haben, denke ich, ist es aber auch für die Konsolenhersteller, für die Heimkonsolenhersteller an der Zeit, sich langsam mal Gedanken zu machen, bevor ihnen die Fälle genauso wegschwimmen wie bei dem mobilen Gaming, weil das hat am Anfang auch keiner geglaubt, bis auf ganz wenigen Optimisten. Ich hab nicht dazu gehört. Da habe ich daneben gelegen, aber es zeigt, dass man hier ganz, ganz vorsichtig vorgehen muss und vielleicht sollte man sich auch preislich Gedanken machen, vielleicht auch die Vertriebsmodelle etwas offener gestalten, so dass mehr Entwickler einfacher ihre Software auf den, sag ich mal, herkömmlichen Konsolen, auf jeden Fall in der nächsten Konsolengeneration, dann auf den Markt bringen können, weil das veraltete Modell eben, das sieht man ganz klar, das ist im Abflauen. Da werden die Hersteller wohl, genau wie bei den alten Medien, nicht mehr lange Freude daran haben. Da müssen sie eben umdenken. Genau wie die Leute eben jetzt auch schon umdenken beim Konsumieren. Nintendo merkt das auch ganz gewaltig, denn Nintendo verliert weiter an Umsatz. Ist natürlich nicht verwunderlich, da Nintendo auch ein sehr großer Teil auf mobile Geräte bringt. Jetzt könnte man sagen, ja, klar, Nintendo verliert Umsatz wegen der Wii, weil die schon in die Jahre gekommen ist und mehr Leute auf Microsoft Xbox und PS3 schwenken. Das ist nicht der Fall. Ja. Man darf nicht vergessen, die PS3 und die Xbox waren bereits auf dem Markt, als die Wii kam und die Wii hat fulminante Zahlen geschrieben, ja, und die Xbox und die PS3 weit hinter sich gelassen. Und jetzt sind aber alle drei Konsolen prinzipiell rückläufig und die Zahlen können nicht quasi, also das, was Nintendo verliert, wird nicht aufgefangen von Microsoft und von Sony mit deren Spielgeräte, sondern das wird eben hauptsächlich aufgefangen durch die mobilen Spielgeräte auf Android-Basis und iOS-Basis. Das ist der Anlaufpunkt, wo eben die Leute jetzt hingehen, ganz klar. Wie viele geniale Spiele es gibt, ja, das hat man ja auch schon gesehen, immer wieder mal, ja. Ich will jetzt gar nicht Angry Birds jetzt großartig ins Spiel in den Raum werfen, ja, aber das war ein Spiel, das auch gezeigt hat, dass auch ganz neue Konzepte, die eigentlich überhaupt gar nichts mehr mit den Konsolenspielen an sich zu tun haben, einen großen Markt ansprechen können. Das, was vorher immer der Wii zugeschrieben wurde, auch dieses sogenannte Casual Gaming, ich hasse ja den Begriff, ja. Aber dieses beiläufige, ja, ich mach mal schnell ein Spielchen, zack, zack, zack, zack, zack, ja. Das ist perfekt geeignet für ein Smartphone oder für ein Tablet, ja. Und, das war halt bei Angry Birds, war das eben dieses schnell mal machen Spiel, ja, in Perfektion. Ja, das ging ganz einfach mit einem Finger, zack, zack, zack, flup, flup. Und die Levels haben alle nicht so lange gedauert, die konnte man alle in ein paar Sekunden lösen. Und dann geht's zum nächsten oder eben neu versuchen. Das war ein idealer Ausgangspunkt, sage ich mal, um den Touchscreen den Leuten da quasi zugänglich zu machen und den Entwicklern auch zu zeigen, hier, das könnt ihr mit dem Touchscreen machen. Ja. Und, dann kam ja diese Flick-Spielreihe, ja, zum Beispiel Flick Golf oder Flick Soccer, auch die waren recht erfolgreich teilweise, so lang nicht erfolgreich, so wie jetzt Angry Birds, aber dennoch. Ja. Aber was ich jetzt hier mit Top Android Games meine, ist, sind Spiele, die von der Spiele-Originalität her oder von der Spiele-Grafik her, oder sagen wir mal nicht Grafik, sondern eher von der Spielequalität her an Konsolenspiele herankommen. Und da sehen wir ein paar Sachen gleich in das Gedächtnis gekommen. Ich habe die mal alle verlinkt, ja. Mehr oder minder habe ich fast alle, fast alle wurden schon mal im Uncast besprochen, ja. Also vielleicht könnt ihr mal auch bei uncast.znetcast.com oben die Suche bedienen, da könnt ihr es dann mal schauen, oder über Google findet ihr mich auch dann. Zum Beispiel Game Dev Story. Das ist ein neues Spiel, kein Remake, aber es sieht so aus wie so ein 8-Bit-Game, wunderbar gemacht. Und in dem Fall, auch wenn diese 8-Bit-Reihe da für alle Titel dieser Firma gilt, übrigens eine Firma, die bei denen man eigentlich jeden Titel ungesehen kaufen kann. Die sind alle top genial, wenn einem dieses 8-Bit Design da gefällt. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Game Dev Story ist natürlich dann auch noch ultimativ, ja, geeignet für dieses 8-Bit für dieses 8-Bit Design. Deswegen ist Game Dev Story eines der Spiele, die sehr lange Spaß macht, einen riesen Spaßfaktor haben. Und man wird hier quasi Konsolen- oder PC-Spiele-Software-Entwickler und muss dann eben mit immer neuen Spielideen nach oben kommen. Fantastisch. Asphalt 6. Mittlerweile gibt's auch Asphalt 7, glaube ich. Aber ich kenne jetzt nur das Asphalt 6. Das hat mich damals, als es herauskam, sehr, sehr stark beeindruckt, weil es wirklich Konsolengrafik bietet im Spiel. Also das ist auch da schon ein Tick besser als die Mobilkonsolengrafik in der Regel ist. Und das ist ein Autorennspiel und da wird schon gezeigt, was das Tablet bzw. die das Handy kann. Läuft auch auf etwas schwächeren Geräten, also mit Single-Core-Prozessoren, sehr, sehr gut. Mittlerweile gibt's natürlich halt auch noch bessere Autorennspiel, nur ich wollte das Asphalt 6 durchaus mit reinnehmen. Es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Game, läuft auf den meisten Android-Geräten wunderbar und deswegen ist es ziemlich gut geeignet, um das anzuführen als Grafikpower. Ne? Baseball Superstars 2012 oder 2012, das ist auch sowas. Das ist grafisch gut. Ja, zwar nicht der absolute Überflieger, aber vom Konzept her wieder sehr, sehr schön gemacht. Wer Baseball auch nur im Ansatz mag, aber selbst wer Baseball vielleicht nicht ganz so mag, also so angucken im Fernsehen tue ich mir es eigentlich nur selten, aber hier das Spiel, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, weil es einfach gehalten ist, aber dennoch herausfordernd ist, wenn es darauf ankommt. Und da kann man dann von Saison zu Saison übergehen und das ist sowas wie man sich so ein klassisches Konsolenspiel eigentlich auch vorstellt. Ja. Speziell für mobile Konsolen wäre das natürlich der absolute Hammer. Und solche Spiele im ähnlichen Stil gibt's auch. Aber hier auf dem Android, ich spiele das auf dem 7-Zoll-Tablet, macht es eben sehr, sehr viel her. Also da ist ein Single-Core-Prozessor schon ja ziemlich gut ausgereizt. Es geht gerade noch so auf dem Galaxy Tab 7, das Original. Aber da ist vielleicht ein Dual-Core schon besser. Blue Kid ist auch so ein Retro-Game, aber eben neu. Ja, also das heißt, es ist kein Remake von alten Klassiker, könnte aber fast ein Remake sein, weil es eben faszinierend von der Grafik her auch in diesem 8-Bit-Look da wieder ist, aber sehr, sehr aufwendig, schnell, ruckelfrei, tolle Ideen, ein Plattform-Jump-and-Run-Game allerbester Klasse, ist sogar, glaube ich, uns richtig was vom deutschen Developer Eiswuchsen, nennt er sich, glaube ich, komischer Name, also da muss ich sagen, das ist für Fans dieses Spielegenres, Jump-and-Run-Plattform-Spiel, einfach eine Offenbarung, die viele, viele Stunden Spaß bietet. Und die Levels werden auch ziemlich knackig, ja, richtig knackig. Also da ist einiges geboten. Ja. Die Echtzeitstrategie-Freunde werden hier ein gutes Beispiel sehen, wie sogar Konsolen übertrumpft werden können. Und zwar wegen der Steuerung. Genau das, was ich vorhin nämlich gesagt habe mit dem Controller. Ja, Das ist bei Echtzeitstrategiespielen geradezu eine Verbesserung, dass man keinen handelsüblichen Controller nehmen muss, sondern eben den Touchscreen nehmen kann dafür. Die Einheiten lassen sich ruckzuck auswählen. Die super tolle 3D-Grafik ist einfach phänomenal und hat auch bei vielen Tests mit Bestnoten abgeschnitten. Great Little Wargame ist einfach ein Paradebeispiel dafür, was man mit Tablets, vor allem mit Tablets, aber auch mit den Telefonen machen kann im Bereich Echtzeitstrategiespiele. Und also wenn man die Grafik vergleicht mit noch der Grafik vor, sagen wir mal, 4-5 Jahren auf dem PC, da muss man schon sagen, Wahnsinn. Wahnsinn, was so ein kleines Gerät alles drauf hat. Wenn man die Screenshots so sich anguckt, könnte man nicht denken, dass es irgendwie von einem mobilen Gerät stammt. Dann denkt man, das ist also auf jeden Fall ein PC mit guter Grafikkarte. Ich übertreibe nicht, guckt es euch mal an. Great Little Wargame. Dann noch ein Spiel, das tatsächlich ein Konsolenspiel war und 1:1 portiert wurde von der Firma. Das ist grafisch nicht, überhaupt nicht aufwendig. Ist so simpel, wie es nur sein kann. Ja. Und spieletechnisch, naja, also ideenmäßig war es damals, als es rauskam, gut und hat eine richtige Welle ausgelöst wieder. Heutzutage ist es einer von vielen, aber dennoch kann man nachvollziehen, warum Zookeeper DX Touch Edition, heißt es auf Android, warum Zookeeper auf dem Nintendo DS so erfolgreich war. Einfach diese Simplizität, die Einfachheit dieses Spiels, aber die Herausforderung durch unwahrscheinlichen Zeitdruck, ja, ist einfach sehr, sehr toll. Und das ist der Grund, warum Zookeeper so erfolgreich war. Einfach mal installieren, angucken und ihr werdet nicht mehr davon wegkommen, wenn euch diese Art von Spiel, nämlich so ein Puzzler, ja, wo man immer mehrere Steine gleich nebeneinander setzen muss, ja, und dann auch so auf so Multireaktionen aus ist, dass man möglichst viel mit einer Bewegung wegschafft, ja, dann wird euch das sicherlich auch fesseln. Ich habe als Angst anzufangen, auf dem Tablet das Teil zu spielen, weil ich weiß, dass da nämlich die nächste 1-2 Stunden nichts mehr drin ist. Mit anderen Sachen machen. Ja, und dann auch noch, um sogar nochmal ein bisschen Richtung PC zu klopfen, weil nicht nur die Konsolenspiele sind ja da oftmals in, naja, sag ich mal, Gefahr, sondern eben auch PC-Spiele. The Sims 3. Für viele ist Sims 3 die Verkörperung des Furchtbaren, ja, egal auf welchem System, aber es hat sehr, sehr viele Fans und mir macht es manchmal auch Spaß, da hin und wieder mal ein bisschen zu spielen und Zeit damit zu vergeuden. Auch hier zeigt sich, dass eben Spiele, die vorher auf dem PC und Konsolen waren, ohne Probleme auch auf dem Tablet und Handy sehr, sehr gut funktionieren können, in guter Grafik, schnell, flüssig, auch mit, sage ich mal, weniger schnellen Geräten, ja, gut zu spielen ist. Ich habe hier The Sims 3 verlinkt. Das Ganze hat einen, naja, sagen wir mal, guten Preis. 5,49 €. Und das ist ein Hauptgrund, ich werde es gleich nochmal ansprechen. Die PC-Version hat ja da wesentlich mehr gekostet. Ich glaube, kostet heute noch um die 30 €, wenn ich es richtig weiß. Und dann, wer das jetzt nicht ausgeben will, es gibt noch sogar eine kostenlose Alternative, oder ja, kostenlose Alternative, das nennt sich Sims Free Play. Ja. Und das ist so diese neue Art von Games, möchte ich mal sagen, die eben mit den Smartphones und Tablets aufgekommen sind, nämlich eben, dass man ein Spiel kostenlos spielen kann und dann bei Bedarf, wenn man möchte, ohne Zwang, Ausrüstungsgegenstände oder Erweiterungsgegenstände kaufen kann, Man muss sie nicht kaufen, man kann das Spiel auch so einfach weiterspielen, aber man kann eben auch zusätzliche Verschönerungen, Verbesserungen etc. kaufen, wenn man das will. Und dieses Konzept scheint für beide aufzugehen, sowohl für die Firmen als auch für die Spieler, weil jeder kann dann selbst entscheiden, wie viel Geld er investieren will in dieses Spiel oder eben nicht. Und da kann dann auch eben dieses The Sims quasi kostenlos spielen, mit eben den Einschränkungen, dass man eben nur bestimmte Menge an Aktionen pro Tag durchführen kann, bis eben die Energie wieder aufgeladen ist und so weiter und so weiter. Ja, also, das sind die Spiele, und ja, eins noch, warum sind die Spiele auch erfolgreich, weil die wesentlich besser sind als die Konsolenspielen? Vielleicht nicht, aber weil sie wesentlich günstiger sind bei gleichem Spielspaß. Und das ist eben wie Zauberei, ja, das wirkt. Also wenn ich ein Spiel für 1,99, für 1 Euro oder für 2 Euro, oder sagen wir mal wie bei Sims 3 für 6 Euro oder 5,50. Ja, das, okay, ja, gut, mach ich, zack, bumm. Ja, 5 Euro, komm, was soll denn das? Ja, eine Schachtel Zigaretten kostet so viel. Ich meine, es gibt ja niemand mehr, der raucht, aber trotzdem, ja. Ihr wisst, was ich meine. Also das ist einfach kein Preis. Wenn ich mir aber ein Vollpreis-Konsolenspiel hole für 40 oder 50 Euro, das ist wiederum was ganz anderes. Ja, da kann ich schon gut essen gehen damit. Also das ist nicht ganz gut dann, wenn man das im Vergleich sieht. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, würde ich sagen. Gut. So, bevor wir jetzt hier komplett die Stunde mit den Themen herumgehen oder rumkramen, mache ich jetzt weiter mit den News. Ja, im Schnelldurchgang fast. Ne? Nexus Q ausverkauft. Ja, Nachschub wird geliefert, so hat Google das versprochen, und allen Unkenrufen zu Trotz, ja. Wer hat da gesagt, Nexus Q verkauft sich überhaupt nicht? Nein. Alles, was Google produziert hat, ist ausverkauft, und in den nächsten 2 bis 3 Wochen wird es noch dauern, bis wieder neue Einheiten verfügbar sind, und auch dann werden sie knapp bleiben. Es zeigt, dass eben auch da die Nachfrage auf einen Cloud-Player für die Google Cloud doch einigermaßen hoch ist, ja, im Vergleich. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass so viele Leute sich tatsächlich den Q kaufen. Ich finde es auch, muss ich ganz sagen, ich möchte nicht, dass das Ding wirklich, ich habe es schon mal angesprochen, hier das Mainstream-Teil wird. Schon verliert es die Exklusivität, und ich finde deswegen auch der Preis, auch wenn ihr jetzt sagt, der Rio, der hat doch nicht mal alle Tassen im Schrank, warum will der etwas teuer haben? Nein, in dem Fall finde ich es gar nicht schlecht, dass das $300 kostet. Dann hat es nicht jeder, und das Teil ist gut verarbeitet, es sieht toll aus, warum nicht? Das ist ein Schmuckstück in jedem Wohnzimmer, ich habe schon mal gesagt. Und wenn es jeder hat, dann ist der Reiz weg. Also wenn das Teil jeder daheim stehen hat, dann hole ich es mir garantiert nicht mehr. Ja, also ich bin zwar normalerweise nicht so elitär veranlagt, ja, aber so ein bisschen Luxus, ja, das müsste ich mir doch auch gönnen. Und es ist einfach schön, mal so einen exklusiven Player daheim zu haben, statt immer nur das 0815 Plastikgedöns für 99 Euro daheim stehen zu haben, wo man dann hier mit Klinkenstecker irgendwas anschließt und dann hier mit mäßiger Soundqualität irgendwie was von der Handy-Kopfhörer-Ausgangsbuchse dann den Ton hört. Ich meine, vor Jahren wäre das nur undenkbar gewesen, dass jemand ernsthaft Musik hört über eine Kopfhörerbuchse vom Handy. Ja, also Entschuldigung. Da finde ich den Cloud Player eigentlich schon ganz gut, auch wenn hier natürlich auch die Begrenzung bei 320 Megabit pro Sekunde MP3 für Audiophile natürlich nicht geeignet ist. Aber für ein schönes, stressfreies Abspielen von der Musik, die man in der Google Cloud hat, ist das alles wunderbar. Und das scheint eben auch aufzugehen, diese Rechnung, wenn eben Google schon mehr verkauft hat, als sie eigentlich gedacht haben in diesem Zeitraum. Cool. Jellybean Live Wallpaper, ja, gibt es von Jelly Belly Beans. Genau, diese Firma, ja, falls euch das noch nichts sagt. Also lange bevor Jelly Belly auf den Markt kam. Lange bevor Jelly Beans auf den Markt kam. Oh Mann, das ist ganz durcheinander. Gab's eine Firma, die nannte sich oder nennt sich immer noch Jelly Belly Beans, ja. So, und die Firma, statt jetzt Google zu verklagen wegen dem Namen Jelly Bean, nein, was macht sie? Sie bringt ein Live-Wallpaper raus für Android, für Jelly Bean, dass man auch eben die Original-Jelly Beans auf dem Desktop herumfliegen hat. Ja, sieht gar nicht mal schlecht aus. Schön animiert und so. Ja, ganz toll. Und das ist richtig schön. Kann man damit lustige Sachen machen und sowas, so, das ist richtig, so macht man das, da können sich manche Firmen mal eine Scheibe abschneiden, ja, statt zu klagen, einfach sowas Cooles machen. Das Ding landet auf meinem Smartphone, ganz klar. Übrigens Jelly Belly Beans, ja, das ist das Original. Ihr habt vielleicht schon mal irgendwann im Discounter, so bei den American Weeks, ja, vielleicht mal sowas gesehen, diese Jelly Beans da, ja. Das sind die Imitate. Ja. Jelly Belly, das ist das Original aus den USA. Schmecken fantastisch. Man kann die super genial kombinieren, ja, und somit Geschmacksvariationen erzeugen. Und die Dinger, die sind vegan. Im Gegensatz zu den billigen Imitaten, die haben nämlich meistens Bienenwachs oder sogar Gelatine mit drin, während diese Jelly Bellies vegan sind und damit natürlich für mich absolut perfekt geeignet sind, ja, also. Jelly Belly, also Live Wallpaper, ganz lustig animiert und das ist doch schon ein richtig guter Witz von denen, oder? So soll das sein. Ja. was gibt's noch? Olympia und Android, genau. Samsung sponsert ja die Olympischen Spiele 2012 in London. Und bei der Eröffnung waren die Samsung Galaxy S3 und andere Samsung-Geräte überall. Ich fand's fantastisch, ja. Die Szene, in der Mr. Bean, also Rowan Atkinson, ja, bei Chariots of Fire an dem Keyboard sitzt, ja, und während er spielt, dann mit seinem Handy twittert oder textet irgendwas. Tja, es war nicht irgendein Handy, sondern es war natürlich ein Samsung Galaxy Ace, das er da in der Hand hatte. Fantastisch. Android überall bei Olympia hier zugange. Samsung überall vertreten. Samsung Galaxy S3 ist aufgetaucht in der Opening, in der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Und auch das Galaxy Note ist massiv aufgetreten und hatte einige Show-Einlagen. Diese olympischen Tänzer, die hatten auch schöne weiße Galaxy Notes bekommen, ja. Also fantastisch, ja. Das hat Samsung gut gemacht und es rückt Android wieder in das richtige Licht. Man könnte zwar ein bisschen mehr das Wort Android vielleicht hören, aber ich glaube, jeder weiß es, wenn so ein Samsung Galaxy S3 mittlerweile gezeigt wird, dass das eben Android drauf hat. Und es war schon ein schöner Moment, als diese Android-Geräte während der Olympischen Eröffnungsfeier so ins Rampenlicht gerückt sind. Ich fand das wirklich aufregend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer übrigens die Olympischen Spiele hautnah verfolgen will, der kann sich die offizielle London 2012 App herunterladen, ja, offiziell, natürlich von Samsung, ja, damit kann man den Medaillenspiegel sehen, man kann eine Lieblingsmannschaft auswählen, oder eine Nation, von der man dann auch gleich den Medaillenstand gleich am Anfang gezeigt bekommt, mit News und so weiter. Man kann die Veranstaltung, die einzelnen Sportdisziplinen auswählen als Favoriten beispielsweise, und man kann sich auch Erinnerungen setzen für bestimmte Veranstaltungen, für bestimmte Spiele beispielsweise. Dann meldet sich das Android-Handy und gibt auch Alarm wenn so eine Disziplin ansteht, damit man dann eben gleich hingehen kann an das TV oder über tagesschau.de die Livestreams von Olympia direkt im Handy, im Android-Handy anschauen. Das geht auch ohne Flash, also auch für die Jellybean-Leute kein Problem. Ja, das kann man alles machen ohne große Probleme. Man kann sich auch bei speziellen Athleten als Favorit quasi einbuchen oder umgekehrt, ja. Zum Beispiel habe ich natürlich hier aus meiner geliebten japanischen Volleyballmannschaft, ja, gleich die, jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, das gibt's doch nicht, Sport spielt eine Rolle. Natürlich spielt Sport die Hauptrolle, ja. Aber wenn natürlich die, die supersüße Erika Araki beim japanischen Volleyball, bei der japanischen Volleyballmannschaft spielt und die Powerfrau Saori Kimura einen Schmetterball bringt, dann schmelzen auch die härtesten Herzen dahin. Und sie sind natürlich in meiner Favoritenliste. Ne? Ich will über jeden Schritt von Erika Araki informiert sein, das ist mir klar. also das ist zum Beispiel auch möglich, ja. Und wie gesagt, man hat eine Komplettübersicht von allen Events, von allen Veranstaltungen, von allen Disziplinen, wann die stattfinden und wo die stattfinden in London und so weiter und so weiter. Ganz toll. Und übrigens, das nicht zu vergessen, das gilt nicht nur für die Olympischen Spiele, sondern auch für die anschließenden Paralympics. Ja, also das auch nochmal zur Erinnerung. So, das war Olympia. Leider jetzt noch etwas ganz und gar nicht Sportliches von Sony. Für die Xperia-Geräte von 2011 wird es nur für die allerwenigsten ein Jelly Bean Update geben. Für die allermeisten, wirklich die allermeisten, wird es keinerlei Jelly Bean Updates mehr geben. Äußerst schade. Gerade mit dem Neo V hat sich Sony hier doch wieder etwas beliebter gemacht, weil sie dort auch zeitnah das Ice Cream Sandwich gebracht haben. Aber jetzt ans jetzt hier zu sagen, Jelly Bean kommt nicht, obwohl die Geräte wie zum Beispiel das Neo V oder das Xperia S auf jeden Fall technisch dazu geeignet wären, Jelly Bean zu nutzen. Das zeigt ja das Nexus S. Wird es wohl nichts werden damit. Also leider, leider. Muss allerdings auch dazu sagen, die Oberfläche von Sony ist, das könnt ihr wirklich glauben, unwahrscheinlich schnell, auch schon unter Ice Cream Sandwich. Also fließend, auch mit Ice Cream Sandwich, Tatsache. So, ich habe versprochen, ich sag noch was zum Ouya, weil wir ja schon überhaupt noch nichts von Spielen auf Android gesagt haben. Ja, ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass ich heute so viele Android-Spiele habe. App der Woche werde ich auch noch ein Android-Spiel haben. Aber es muss mal gesagt werden. Der Ouya bringt tatsächlich, also das ist, wer es noch nicht kennt, das ist die Konsole, die auf Android basiert, die bei Kickstarter eingeschlagen hat wie eine Bombe und hier jetzt die Spielehoffnungen vieler Android-Fans ganz, ganz hochgeschraubt hat. Die wird zum Start. Ja, ich bin so aufgeregt, ich kann es kaum ruhig rüberbringen. Also die wird zum Start on live drauf haben. Und das ist, finde ich, der absolute Hammer. On live, das ist ein Cloud Gaming Service. Dieser Cloud Gaming Service ist schon seit über ein Jahr schon im Gespräch und taucht immer mal wieder auf und der Mo hat sogar schon davon geschwärmt, ja. Und dieser Dienst OnLive wird wirklich auf der Ouya-Konsole beim Verkauf dabei sein und über 80 Entwickler sind da schon mit an Bord und werden Spiele on demand bringen, ja. Also fantastisch. Cloud Gaming, also auf Ouya, wird Realität. Zusätzlich eben zu den Offline-Games, die für den Ouya dann eben kommen, beziehungsweise offline, naja, relativ sind, also eben nicht Cloud-Gaming, sondern eben die normalen App-Games. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle Nachricht. Auch sogenannte Instant-Demos, ja, sollen dann eben möglich sein, dass man also sofort Spiele ausprobieren kann, noch bevor man sie kauft. Und dann letztendlich entscheidet, nach 30 Minuten hört das Spiel dann eben auf und dann kann man sich eben entscheiden, ob man das haben möchte oder nicht und so weiter und so weiter. Hört sich super gut an. Ich kann nur hoffen, dass das mit dem Ouya-Projekt hier weiterhin vorwärts geht. Ich würde es mir und auch den Entwicklern von diesem Gerät wünschen, dass diese Konsole hier tatsächlich auf den grünen Zweig kommt. So, dann habe ich auch noch ein Problem zu melden, habe aber eine Lösung auch dafür. Bei mir ist das Wichtigste, was ich mit dem Android-Handy mache, ist GTalk und E-Mail. Und GTalk ist bei mir am Samstag auf einmal ausgefallen. Und das hat nichts zu tun mit diesem Serverausfall, den es am 26. gab, überhaupt nicht. Das war bei mir nur wenige Minuten und dann hat es wieder funktioniert. Nein, was ich meine, ist das Abstürzen von der GTalk-App. Und jetzt werden wahrscheinlich einige aufhorchen, denn ich habe noch so großspurig vor kurzem auf eine Leseranfrage hin geantwortet, dass es hauptsächlich auf Sense-Telefonen vorkam, was bisher auch gestimmt hat. Alle, die das Problem hatten, die ich kannte, waren bisher Sense-Benutzer. Jetzt, nach dem Update auf Jelly Bean, scheint dieses Problem aber auch tatsächlich bei dem Vanilla-Android aufzutauchen. Bei den Sense-Usern, ich hoffe, dass es auch für die Sense-User funktioniert. Auf dem Nexus S konnte ich wieder entfernen, diesen Fehler. Wenn man in Manage Apps geht, dort eben auf den Reiter Alle Apps, ja, geht, dort dann eben die Talk-App auswählt, diese stoppt, Vorstop, und dann die Daten löscht, Clear Data, und den Cache löscht, ne, mit Clear Cache logischerweise, dann raus, eins zurück, wieder alle Apps, dann auf Google Services Framework, dieses beendet, also auch Vorstop, und dann direkt, nachdem man das gemacht hat und die App und dieses Google Services Frameworks beendet ist, Telefon ausschalten, neu anschalten, warten, und ich meine warten, ja, ungefähr 2, 3, 4 Minuten, ja, bis das Handy komplett gebootet hat und alle Services gestartet hat, das ist wichtig, dann die GTalk-App starten und dann sollte sie wieder funktionieren. Warum das aufgetreten ist, das weiß ich nicht. Da rätselt man schon, seit es bei den HTC-Handys passiert ist, was da möglicherweise der Grund ist. Irgendwas hat sich da verhaspelt, weil was mir aufgefallen ist, ein Kontakt, mit dem ich regelmäßig schreibe, hat offenbar irgendetwas geschickt oder es wurde irgendwie ein verstümmeltes Zeichen oder irgendwas geschrieben, das nicht angezeigt werden kann. Auch nachdem ich die App so repariert hatte, wenn ich diesen Kontakt aufgerufen hatte, ist es ebenfalls sofort wieder abgestürzt. Die anderen Kontakte haben aber funktioniert. Und als ich dann ein paar Mal was geschrieben habe von der Gmail-App, so dass eben das alte, was der Kontakt mir geschrieben hat, nicht mehr aufgetaucht ist auf dem Display, hat alles wieder funktioniert. Gehe ich auf diesen Kontakt, scrolle zurück, bis diese Nachricht wieder kommt. Sobald diese Nachricht, die ich übrigens überhaupt gar nicht erst zu Gesicht bekomme, aber wenn dann diese entsprechende Nachricht kommt, wupp, sofort wieder Absturz von der GTalk-App. Aber ansonsten funktioniert das alles einwandfrei wieder, solange diese Nachricht nicht mehr angezeigt wird. Ja. Also es ist ganz kurios, aber So ist es. Ich bleibe natürlich dran und wenn ich herausfinde, was es war, ich vermute, es war irgendein seltsamer Apostroph, aber kann ich noch nicht 100% sagen, ich muss das erst noch die Logs genau auswerten und dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Es war halt ein bisschen stressig jetzt momentan. Okay, dann komme ich zum Community-Teil. Das ist relativ schnell gemacht, weil nur ein einziger Eintrag vorhanden ist, zwar von Philbo, ja. Und zwar schreibt er hier nochmal als Nachtrag, ich habe mich für das Galaxy Nexus entschieden, aus genau den Gründen, die du genannt hast. Ich muss sagen, es war eine geniale Entscheidung, super tolles Gerät. Das einzige Problem ist nur, dass es meiner Freundin gehört. Aber ich spiele irgendwie mehr mit rum. Ja, das ist natürlich bedenklich, ne? Noch ein Nachtrag, ich hatte vor einigen Casts gefragt, wie das aussieht mit Apps, Möglichkeiten, die per GPS meine Wanderrouten tracken. Das Problem des schnell geleerten Akkus habe ich gelöst, indem ich einen externen Akku gekauft habe. Damit war das überhaupt kein Problem und nun habe ich alle Routen bei GMaps und sogar bei jedem Bild den exakten Standort gleich mit dazu bekommen. Ja, genau, also der externe Akku ist natürlich eine Option. Ich habe auch einer in meinem Geekbag, den ich euch vielleicht noch präsentieren werde nächste Woche, ja, mal sehen, wenn ich dazu komme hier. Und das ist also schon ganz gut, da gibt's ganz günstige Sachen, also meine hat jetzt 5200 mAh, das reicht für zweimal Nexus S laden. Ich würde da vielleicht auch mal einen kleinen Testbericht drüber machen. GMaps, ja, muss ich sagen, ist Wahnsinn, wie toll das geworden ist. Die Google Maps übrigens haben mittlerweile auch alle Wandertracks bekommen, also für Geocacher eine Offenbarung. Die Offline-Funktionalität ist natürlich eine Geschichte. Das Tracking an sich braucht halt eben mal viel Saft, ja, und gut, solche Sachen wie MyTracks beispielsweise sind ganz gut zur Aufzeichnung von Tracks, aber es gibt eben auch noch viele andere Apps, die da eben geeignet sind dazu. Gut, also toll, dass es so gut klappt jetzt mit deinem Zusatzakku, Philbo, und weiterhin viel Spaß bei deinen Wandertouren. Juhu! Dann sind wir schon fast am Ende. App der Woche. Und ich habe schon angesprochen, ein Spiel. Ein Spiel, das, ich sag's euch gleich, am besten mit Dual-Core gespielt wird. Auf dem Nexus S läuft's noch einigermaßen gut, auf meinem Galaxy Tab geht's ziemlich in die Knie, aber auf jedem modernen Dual-Core, zum Beispiel Galaxy Nexus, habe ich eben Nexus gesagt, also beim Nexus S geht das Spiel ziemlich in die Knie, beim Galaxy Nexus natürlich nicht, da ist es perfekt geeignet dafür. Das nennt sich Demolition Incorporated HD. Und ich sag euch, das macht so viel Spaß, ja. Man muss einfach kurzhand dafür sorgen, dass Autos auf der Straße rutschen oder umgeleitet werden, so dass sie in Hochhäuser krachen, die dann wieder, oder in Gebäude allgemein, die dann in sich zusammenfallen und auch Kettenreaktionen auslösen, wie zum Beispiel Tanks, die irgendwo positioniert sind, die auch wieder explodieren und dann wieder andere Gebäude mitreißen und so weiter und so weiter. Und im Prinzip ist das Ziel, alles zu zerstören an Gebäuden, was auf dem Screen ist. Und das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Wie gesagt, es ist kurios mit denen, dass man die Autos dazu nehmen muss, zum Beispiel über E-Lachen fahren, damit die irgendwie dann in ein Gebäude reinschlittern, dann kracht das zusammen, ich meine, um Himmels Willen, wenn die Gebäude so gebaut werden in Wirklichkeit, ich glaube, ich gehe nie wieder in ein Hochhaus rein, ja. Macht auf jeden Fall ihre Laune und die Physik-Engine ist sehr, sehr gut. Natürlich übertrieben, ja. Also ihr könnt euch das vorstellen, die Gebäude sind so wie bei Happy Tree Friends, ja. Die guckt ihr einmal schief an und dann splattern die auseinander, ja. Aber wie man auf explodierende Kühe kommt, also das weiß ich noch nicht ganz. Vielleicht haben die zu viel Worms gespielt oder so. Jedenfalls diese explodierende Kühe muss man dann auch wieder so positionieren, dass dann eben wieder Kettenreaktionen ausgelöst werden. Ist einfach toll. Ihr könnt euch mal das Video schon anschauen. Ja, das sagt schon einiges. Es macht riesen Spaß. Und die Ladezeiten, wie gesagt, sind heftig. Die Größe mit 215 Megabyte, auch ziemlich heftig. Der Preis mit 2 Euro, Wahnsinn. Und weil wir gerade vorhin von Spielen oder in Konsolenqualität gesprochen haben, ja, das ist so eins. Also das ist grafisch schön, das ist von der Spielidee her super und das macht richtig Laune. Ja, also da kann man wirklich ja ein paar Stunden mit verbringen. Mhm. Auch die Story ist übrigens ganz witzig, wenn auch sehr kurz gehalten, aber naja, muss das sein. Ne? Das Ganze gibt's eben in einer HD-Version, also HD-Version für die modernen Geräte. Es gibt übrigens keine Nicht-HD-Version, also die alten Geräte bleiben außen vor. Dann gibt es allerdings noch eine spezielle Version, die offenbar nochmal einen Tacken besser sein soll. Ja, ich kann es nicht genau bestätigen, weil ich die Version nie im Vergleich gesehen habe. Die nennt sich THD. Und die sind speziell für Tegra-Chips geeignet. Also wenn ihr glücklicher Besitzer eines Tegra-Free-Chips seid, ja, dann ladet euch auf jeden Fall nicht die HD, sondern die THD-Version herunter. Und dann habt ihr richtige Tegra-Power für euer Game. Wahnsinn, oder? Also ganz cool, 1,99, das sollte ein Versuch wert sein. Boah, das war wieder ein Cast heute, oder? So viele Spiele. Ich hoffe, es hat euch nichts genervt. Aber ja, irgendwie ist das Spielefieber bei mir ausgebrochen. 100. Olympische Spiele, ne? Spiele! Na gut. Also, wie ihr wisst, App der Woche, das letzte bei dem Uncast wie immer und deswegen sag ich jetzt Tschüss und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, eigene Beiträge oder Voicemails habt, könnt ihr die mir schicken unter Google Plus Uncast. Ja, einfach oben in der Suche Uncast eingeben und schon findet ihr die Google Plus Seite. Oder ihr schreibt mir eine Mail uncast@thenetcast.com und oder rio@thenetcast.com könnt ihr auch nehmen, R-Y-O. Die ganzen Links und Informationen findet ihr wie immer unter uncast.thenetcast.com, immer auf die Mehrzahl achten, thenetcasts.com. Und nochmal sei es gesagt, die Links und Beschreibungen sind auch an den Podcast-Feed angehängt, allerdings nur auf dem Hauptfeed, dem Ogwongdis-Feed. Auf dem MP3-Feed ist nur ein Link zur Seite. Sorry für das, aber ja, die Dinger straffen. Ja. Okay, dann wünsche ich euch nochmal eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die grünen Antennen steif. Bis denn, tschüss! That world.